wenn ich mich wasche von Janaba, soll ich meine Haare aufmachen? Oder in einer anderen Überlieferung, auch wenn ich mich wasche nach der Periode, sollte ich meine Haare aufbinden? Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte ihr, nein, ist es genug für dich, ist es genug für dich, dass du drei Handmengen Wasser auf dein Haare bringst. Diesem Hadith, barakallahu fikum, in diesem Hadith gibt es den Beweis, dass die Frau ihre Haare nicht aufzubinden braucht, barakallahu fikum. Sie braucht das nicht zu machen, sondern was sie braucht ist, dass sie drei Handmengen auf ihre Haare bringt. Das ist bezüglich Waschung von Janaba. Aber was ist bezüglich Waschung nach der Periode? Die wäscht sich gleich wie der Mann, außer in diesem Punkt. Was ist bezüglich nach der Periode oder nach Wochenbett? Muss sie die Haare aufbinden, weil sie zum Beispiel zusammenbindet? Muss sie das wirklich aufmachen, aufbinden oder nicht? Barakallahu fikum. Die Gelehrten haben unterschiedliche Aussagen getroffen. Warum haben sie diese unterschiedliche Aussagen getroffen? Weil es bestimmte Hadithe gibt, die besagen, dass die Frau ihre Haare in der Waschung nach der Periode aufbinden sollte. Und deshalb sagen die Gelehrten, manche sagen, das ist Pflicht für die Frau. Und die anderen sagen, das ist keine Pflicht, sondern das ist beliebt für die Frau, ihre Haare aufzubinden. Ihre Haare links. Dass sie, barakallahu fikum, ihre Haare aufbindet. Und andere sagen, das ist beliebt. Manche sagen Pflicht, andere sagen beliebt ist für die Haare. Aber bei der Waschung nach der Periode und Wochenbett, nicht barakallahu fikum nach Janaba. Nach Janaba sowieso braucht sie das nicht. Sie braucht nur dreimal. Und hier barakallahu fikum gibt es einen Beweis von Muslim und Ahmed, radhiyallahu alayhima, die haben von Aisha überliefert, dass Aisha gehört hat, dass Abdullah bin Amr ibn al-As die Frauen befohlen hat, dass sie ihre Haare aufbinden, wenn sie sich waschen. Dann hat sie gesagt, ja, dann sollte er ihnen sagen, auch vielleicht, die müssen auch ihre Haare hier rasieren. Ich habe mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ghusl gemacht und ich habe nur, wir haben von einem Gefäß Waschung gemacht, Wasser benutzt und ich habe nur dreimal Wasser auf meine Haare, das wird in Handmengen Wasser auf die Haare gebracht und nicht mehr. Und von hier, barakallahu fikum, könnte man sagen, es gibt natürlich unterschiedliche Aussagen, aber wenn die Frau sich wäscht, von Janaba, nach Geschlechtsverkehr oder feuchten Traum, dann braucht sie ihre Haare nicht aufzubinden, wenn sie zum Beispiel Zupfen hat und so weiter, barakallahu fikum. Aber wenn es nach Haid ist, nach Periode ist, dann sollte sie das machen, wenn wir auch sagen mindestens, barakallahu fikum, weil das beliebt ist. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa an Aisha radiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillu al-masjida li ha'idin wa la junub. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibn Khuzaimah wal hadith da'if. Barakallahu fikum. في هذا الحديث في هذا الحديث متروك أي لا يؤخذ بحديثه. ولو صح هذا الحديث بارك الله فيكم لكان دليلا لكان. طيب لو صح هذا الحديث لكان دليلا على عدم جواز دخول الحائض والجنب المسجد، وهو قول الجمهور. وقال داود وغيره من أهل الظاهر يجوز، لأنه بنى على البراءة الأصلية. وأما عبور المسجد للحائض والجنب بارك الله فيكم فيجوز، وقاسوا الجنب الحائض على الجنب. على كل إن الحديث ضعيف بارك الله فيكم، الذي هو لا أحل المسجد لحائض أو جنب، وبه تمسك القائلون بعدم جواز دخول الجنب والحائض المسجد. ولكن باعتبار أن هذا الحديث ضعيف، باعتبار أن هذا الحديث ضعيف بارك الله فيكم، فلا يقوى على أن يكون بارك الله فيكم دليلا في منع الحائض والجنب من دخول المسجد، ولأن الأصل البراءة الأصلية، وأي إنسان يدخل المسجد بارك الله فيكم. الله تعالى أعلى وأعلم. بس نكس حديث بارك الله فيكم، عائشة رضوان الله عليه برشتت دست بخوفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته إش إلاوبة إش إلاوبة أين من سترويرن دن فخاو und ein der in Janabe Zustand ist, ich erlaube ihnen die Moschee nicht. Das heißt, sie dürfen nicht in den Moschee rein. Das kann sein auch im Masjid, das wird das Gebet. Aber die Gelehrten sagen, das dürfen sie nicht. Aber dieses Hadith ist schwach. Dieses Hadith ist schwach. Barakallahu fik. Und weil das schwach ist, dann kann man das nicht als Beweis nehmen, dass man sagt, ja, die Frau, die menstruierend ist, oder der Mann, oder der Mann oder die Frau, die in Janabe-Zustand sind, die dürfen nicht in die Moschee. Wenn man sagt, das ist sahih oder das wäre sahih, dann ist das die Aussage von Jumhur, von den Gelehrten, die sagen, die Frau, die menstruierend ist oder die im Wochenbett ist, oder der Mann, die Frau, die in Janabe-Zustand sind, die dürfen nicht in die Moschee. Aber weil dieses Hadith schwach ist, dann nehmen wir al-Bara al-Asliya. Was wird al-Bara al-Asliya? Das wird die ursprüngliche Regel. Und die ursprüngliche Regel, jeder Muslime, in jeder Situation dürfen sie in die Moschee. Deshalb, sie dürfen, inshallah, barakallahu fikum. Auf jeden Fall, es gibt unterschiedliche Aussagen diesbezüglich auch von Gelehrten. Manche sagen, die Frau, die menstruierend ist oder die in Janabe-Zustand ist, Mann oder Frau, die dürfen nicht in Moschee. Anderen sagen, sie dürfen. Und sie dürfen, inshallah, das ist die richtige Aussage. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wa anha, radiyallahu anha, qalat, kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahid, takhtalifu aydina fihi min al-janabe, muttafaqun alayh, wa zada ibn Hibban, wa taltaqi aydina. وهذا فيه جواز اغتسال الرجل والمرأة من ماء واحد في إناء واحد، والجواز هو الأصل. وفيه كذلك جواز أن ينظر الرجل لزوجته وأن تنظر الزوجة لزوجها، وفيه جواز التعري، لأن بعض الناس يقول لا ما يجوز تعرى، يقول أن تستحي من الله. يا أخوة ليش الله ما يراك يعني في الحمام؟ نعم يجوز الكلام أصلا إجماعا وأثناء الوضوء وأثناء الغسل ماشي. بارك الله فيكم. بل فيه أيضا أنه يعني إذا كان الإنسان على جنابة فيجوز له أن يلمس الآخرين، فالذي يكون على جنابة لا يكون نجس. تبهوا، قالت وتختلف أيدينا من الماء، يعني نأخذ من نفس الماء. طيب لما تأخذ هي من الماء وقد يكون في يدها جنابة والنبي صلى الله عليه وسلم في يده جنابة، وتختلف أيدينا من نفس الماء، وفيه كذلك أن الماء لا ينجس إذا الإنسان كان على يده نجاسة وادخل فيها. لما لهذا الحديث والحديث الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من الإناء بارك الله فيكم. طيب Auch Aisha, barakallahu fikum, Hadith 114. Aisha sagte, ich habe mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ghusl gemacht und wir haben Wasser von einem Gefäß zusammengenommen und unsere Hände sozusagen, die haben sich berührt dabei. In diesem Hadith, das ist bei Bukhari und Muslim natürlich der Hadith, in diesem Hadith, barakallahu fikum, ist der Beweis, dass der Mann und die Frau die Waschung zusammen vornehmen können und wenn sie sich auch berühren während Waschung, ist es kein Problem. Und in diesem Hadith auch ist der Beweis, dass der Mann seine nackte Frau ansehen oder sehen darf und die Frau darf ihren nackten Mann auch sehen. Weil manche Leute sagen, wenn du im Bad bist, wenn du dich wäschst, dann darfst du dein Aura nicht zeigen. Da sagt man, warum? Da sagt man, ja, weil du dich vor Allah schämst. Ja, Allah sieht dich nicht, wenn du zum Beispiel auf Toilette bist. Allah sieht dich nicht im Bad, wenn du allein bist auch. Nee, es gibt bei Malikiten, die haben sowas gesagt. Al-Malikiya, die sagen so. Die sagen so, nicht lachen in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum. Die Gelehrten, die haben bestimmte Beweise geholt auch. Da haben sie gesagt, du musst dich schämen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Aber die anderen Gelehrten, die haben dagegen, barakallahu fikum, diese Überlieferung geholt. Es gibt auch noch eine von Maimuna, die hat gesagt, und ich habe von ihm gesehen und er hat von mir gesehen. Ja, und دليل آخر من حديث ميمونة قالت ورأيت منه ورأى مني und in diesem Hadith auch ist der Beweis dass barakallahu fikum dass der Mann die Aura von Frau sehen kann und die Frau von dem Mann weil die Ehemann und Ehefrau nicht jetzt eine fremde Frau und ein fremder Mann die Sache ist mit Ehemann und Ehefrau طيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر رواه أبو داود الترمذي وضعفه وهو ضعيف كما قالوا وهو ضعيف كما قالوا بارك الله فيكم وسبب التضعيف واختلاط عطاء بن السائب في آخر عمره رحمه الله تعالى وهو موقوف عليه والله تعالى أعلى وأعلم وباعتباره ضعيف ما نحتاج بارك الله فيكم أن نتكلم فيه بارك الله فيكم أبو هريرة hat berichtet er sagte dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte unter jedem Haar in Janabe-Zustand musste man auch waschen. Oder es gibt Janabe unter jedem Haar herrschen. Unter jedem Haar herrschen gibt es Janabe, wenn man in Janabe-Zustand ist. Faghsilu al-sha'ra. Das wird ihr sollt al-sha'r. Er soll die Haare waschen. Wa anqu al-bashar. Al-bashar, das ist die Haut. Das heißt, ihr sollt die Haut auch sauber machen oder reinigen. Aber diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach, barakallahu fikum. Abu Dawud und Tirmidhi haben selber auch gesagt, das ist schwach. Auch barakallahu fikum. Andere Gelehrten haben diese Überlieferung als schwach eingestuft, dann brauchen wir schwache Hadithe in diesem Zusammenhang nicht viel zu erklären. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sowieso, wenn man Junub ist, barakallahu fikum, dann sollte man sich waschen und die Haare sollten jede Stelle reichen vom Körper. Wali Ahmed an Aisha radiyallahu عنها نحوه وفيه راو مجهول يعني في عند أحمد نفس الكلام نفس حديث عائشة إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، هذا فيه مجهول كذلك، وهذا ضعيف في مسند الإمام أحمد، فذلك لا يقوى على الاستدلال به. وأحاديث الباب عدتها 17، بارك الله فيكم، أي أنه بارك الله فيكم تكلمنا في هذا الباب عن 17 حديثا في مسألة الجنابة بارك الله فيكم والغسل، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بدأنا بحديث أبي سعيد الخدري الماء من الماء، رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. والحديث متفق عليه، وإن لم ينزل الحديث متفق عليه. ثم تكلمنا بارك الله فيكم عن حديث أنس وهو في قصة أم سليم لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال تغتسل صلوات الله وسلامه عليه. ثم كان هناك حديث ضعيف عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ومن الجمعة والحجامة وغسل الميت، قلنا الحديث ضعيف بارك الله فيكم. ثم حديث أبي هريرة في قصة ثمامة ابن أثال أو أثال الحنفي عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، كذلك بارك الله فيكم حديث أبي سعيد الخدري فغسل الجمعة واجب على كل محتلم، وحديث سمرة بن جندب رضوان الله عليه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، كذلك بارك الله فيكم حديث علي رضوان الله عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا، قلنا هذا الحديث ضعيف بارك الله فيكم. ثم حديث أبي سعيد الخدري إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا فإنه أنشط للعود وللأربعة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، وقلنا الحديث صحيح صحيح أبي داود. وأحاديث اليوم التي تكلمنا عنها بارك الله فيكم وهي في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم الجنابة وفي نقض المرأة لشعرها من الحيض وعدم نقضها له في من الجنابة، وكذلك بارك الله فيكم تكلمنا عن 3 أحاديث ضعيفة، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وتحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، وكذلك عند الإمام أحمد. وتكلمنا كذلك بارك الله فيكم في باب الغسل، أن عائشة رضي الله عليها اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد واختلفت أيديهما، فأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منه ومنكم ويجعلنا وإياكم الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم في هذا انديزم كابيتل زبسن حديثة جنومن جنومن بارك الله فيكم 5 دافون أو ده كلاي مومنت 1 2 2 und dann die 3 von heute 5 Hadithe sind davon schwach und 12 Hadithe die sind inshallah sahih. Das war erstmal al-ma'u min al-ma', Wasser von Wasser. Wir haben das erklärt, was das bedeutet. Dann barakallahu fikum, wenn ein Mann mit einer Frau Geschlechtsverkehr hat, dann sollte er sich waschen und sie sich waschen, wenn er auch kein barakallahu fikum Wasser hat oder sie auch nicht. Dann haben wir über das Hadith von Anas gesprochen, wenn die Frau einen feuchten Traum sieht oder träumt und sie sieht Wasser, dann sollte sie sich waschen. Der hat gesagt, ja, salawatullahi wasalam alayhi. Dann gab es ein Hadith da'if bezüglich al-Ghusl. Dann barakallahu fikum, man sollte sich waschen, wenn man den Islam angenommen hat. Man sollte sich am Freitag waschen. Das war ein Hadith. Und wir haben gesagt, barakallahu fikum, dann, wenn jemand Geschlechtsverkehrprozess gehabt hat, der Mann und die Frau, die sollten sich vielleicht Wudu nehmen, wenn sie nochmal Geschlechtsverkehr haben wollen, weil das besser ist, so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat geschlafen manchmal ohne sozusagen sich Wudu zu nehmen oder ohne Barakallahu fikum Ghusl zu nehmen. Das war auch ein Hadith von Aisha radhiyallahu anha. Und dann haben wir heute über Barakallahu fikum die Art und Weise, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ghusl gemacht hat und dass er und Aisha zusammen sich gewaschen haben. Von einem Gefäß haben sie Wasser genommen. Und Barakallahu fikum, dann auch haben wir über Umm Salama gesprochen, als sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragte bezüglich aufbindende Haare. Das waren die Hadithe, die wir in diesem Zusammenhang genommen haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen. Man könnte sagen, ja, was ist los heute? Ist es ein bisschen schneller als normal? Ja, Barakallahu fikum, das sollte auch ein bisschen schneller sein, weil wenn man lernen möchte, dann sollte man auch diese Hadithe wiederholen und nachholen. Und es gibt Audiodateien, dann könnte man das nochmal zuhören, was wir gesagt haben. Aber Barakallahu fikum, dass ich jedes Mal das Hadith 70 Mal sozusagen wiederhole, dann werden wir nicht weiterkommen. Wir sind jetzt seit Monaten, in diesem Kapitel. Das heißt, wir sind noch in Kitab al-Tahara, im Buch von Reinheit. Und ich wollte schon ein bisschen, Barakallahu fikum, weiterkommen. Derjenige, der lernen möchte, der kann lernen. Und der hat die Möglichkeit zu lernen. Der hat die Möglichkeit auch Fragen zu stellen. Aber derjenige, der nicht lernen möchte, ich meine, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, vor Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah bin ich entschuldigt. Inshallah bin ich entschuldigt, weil ich diesen Unterricht angeboten habe. Und derjenige, der lernen möchte, der sollte davon, Barakallahu fikum, der sollte mitmachen und der sollte lernen. Aber wenn man nicht lernen möchte, ich kann niemanden zwingen. Und am letzten Tag werden wir nach diesen Zeiten gefragt. Es gibt viele Leute jetzt zum Beispiel, es gibt viele Leute, die nicht zum Unterricht kommen. Die würden die Fußball anschauen oder die sitzen in Kaffee, damit sie Kaffee trinken, oder andere, die Haram begehen. Aber das ist kein Maßstab für uns, Barakallahu fikum. Wo es Maßstab ist, willst du ins Paradies, dann musst du auch etwas tun. Du musst deine Religion lernen. Definitiv weiß ich auch, dass viele Leute diese Informationen nicht kennen. Dass viele Leute sowas nicht gelernt haben. Und manche, die wollen das nicht lernen. Und das ist am schlimmsten. Und diese Leute, die haben die Möglichkeit, dass sie am letzten Tag sagen, ja, wir haben die Möglichkeit nicht gehabt. Nein, das ist gelogen. Es gibt die Möglichkeit, dass man lernt. Es gibt die Möglichkeit, in allen Bereichen, es gibt die Möglichkeit zu lernen. Und keiner kann sagen, nein, ich konnte nicht lernen. Und wenn man das auch tausendmal wiederholt, ich kenne diese Information, Alhamdulillah. Ich kenne diese Information vor vielleicht mehr als 20 Jahren, kenne ich diese Information. Und das wird dann wiederholt und da wird man, deshalb Barakallahu fikum, aufpassen in diesem Zusammenhang. الكلام الذي قلته بارك الله فيكم اختصره باللغة العربية لأنه أسهل اللغة العربية علينا أن الإنسان يتكلم باللغة العربية. بارك الله فيكم قد يسأل سائل يقول يعني في سرعة في الشرح. بارك الله فيكم لأنه هذه المسائل تكلمنا عنها أكثر من مرة والحديث ما استطاع أعيده 70 مرة، يعني خلاص مرة مرتين ثلاثة أربع خمسة. طيب ولكن فيما بعد يجب أن نتقدم إلى الأمام، ما أستطيع أبقى أنا سنتين في نفس الباب. بارك الله فيكم، يجب أن نتقدم إلى الأمام. ولكن دائما نعيد نفس الكلام، يعني سيقولنا قائل دائما في باب الطهارة، دائما في باب الحيض، دائما في باب الغسل. وأنا متأكد، يا أخوة، أن معظم المسلمين الذين يصلون في المساجد والله ما يعرفوا معلومات من هذه، والله ما يعرفوها. وإذا قيل له تعال تعلم دينك يقول يا أخي والله ما عندي وقت، نحن الآن هنا في المسجد ولكن أو في الإنترنت في أخوة وأخوات، ولكن في مسلمين كثير الآن روحوا شوفوهم وين قاعد يشرب قهوة، الثاني جالس يتفرج على التلفزيون، الثالث جالس يقطع في لحوم الناس ويأكل لحوم الناس، والرابع لا حول ولا قوة إلا بالله، قد يعصي الله سبحانه وتعالى. فلا يقول قائل يوم القيامة أنا والله أنا ما كنت أستطيع أتعلم. كذاب، هذا كذاب. لو كان يستطيع يتعلم، الذي يريد يتعلم يستطيع يتعلم. والحمد لله اليوم الأمور مفتوحة، في سيديهات، في بارك الله فيكم أشرطة كاسيت، في يتصل بالعلماء، في يذهب إلى المساجد يتعلم دينه. فلا يقول ما كنت أستطيع أتعلم، إنما فليقول أنا كنت كسلان، وعلى هذا الكسل سيحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يتعلم فالباب مفتوح. من أراد أن يتعلم فالباب مفتوح، ولكن من لم يرد أن يتعلم بارك الله فيكم وبقي على هذا فلا يمل إلا نفسه، ولكن يقول ما في، الحمد لله رب العالمين. والله في دروس في العقيدة، وفي دروس في الفقه، وفي دروس في القرآن، في دروس باللغة العربية، وفي دروس عامة وإلى غير ذلك. فما يستطيع يقول لا ما كان عندي، ما كان عندي. هل كان عندك وقت لأمور أخرى؟ خلونا الآن من العمل، الناس تعمل من أجل أن تعيش لا بأس، ولكن هل كان عندك وقت لأمور أخرى؟ هل كان عندك وقت تتفرج على التلفزيون؟ إيه. كان عندك وقت تطعن في الناس وتأكل لحوم الناس؟ إيه. كان عندك وقت والعياذ بالله لأمور؟ يقول نعم. طيب ليش ما كان عندك وقت للمسجد؟ ليش ما كان عندك وقت للتعلم؟ أين هذا الوقت الذي ذهب؟ لذلك ليحيى الذي يحيى على بينة، وليهلك الذي يهلك على بينة كذلك، بارك الله فيكم. فالحمد لله رب العالمين. هذه أيضا الدروس موجودة، هذه الدروس موجودة بارك الله فيكم، يستطيع الإنسان يسمعها ويستطيع يتعلم من أراد بارك الله فيكم الخير والحق، ومن أراد أن يتعلم دينه فالحمد لله رب العالمين، الباب مفتوح. ولكن الذي لا يريد، والله ما نستطيع أن نجبر أحد يا أخو، والله ما نستطيع أن نجبر أحد. إذا أتى عالم إلى مسجد المساجد مثلا، انتبهوا لي، إذا أتى عالم اليوم إلى أحد المساجد لاقي ناس قليل معروفين اللي يأتوا معروفين. أما فلنقول في حفلة، انتبهها، في حفلة للأغاني الإسلامية يرافقها فرقة الإنشادات الإلهية وفرقة المدري شو، ترى القاعة تكتمل الناس ما في مكان. ليش؟ لأنه ديك فيها غناء ورقص وموسيقى. أما لما أقول دارس نتعلم الدين فلا حول ولا قوة إلا بالله، إلا عند الذين رحمهم الله سبحانه وتعالى وفهموا الحق وأرادوا فالخير، والحمد لله رب العالمين دائما في أهل الخير. بارك الله فيكم. heute zu Tage wenn gesagt wird zum Beispiel wenn gesagt wird es gibt einen Unterricht über Religion man wird lernen dann siehst du bestimmte Leute die kommen in die Moschee oder die kommen zum Unterricht. Auch wenn man sagt es gibt ein Konzert von einem islamischen Sänger mashallah islamischen Sänger, das siehst du, du hast keinen Platz. Die Leute wollen gehen. Wie haben sie diese Mühe genommen? Wie haben sich diese Mühe genommen, dass sie zum Konzert gehen und die bleiben 5-6 Stunden? Wieso auch nehmen sie sich nicht die Mühe und die kommen zum Unterricht? Was ist der Unterschied? Dort ist der Scheitan, aber hier sind die Engel. Nein, auch. Nee, dort, hier ist kostenlos. Wenn wir das mit Geld machen, dann ist es besser. Vielleicht sind wir teuer. Die kommen die Leute mehr. Ja. اختلف أهل العلم بارك الله فيكم في اجتماع النيتين، هل يجوز أن تجمع بين التشريك بين النيتين؟ والظاهر أنه يجوز، لأنه الفعل واحد وفقط صار تشريك في النية. هناك عند بعض أهل العلم يقول لا يجوز، هناك من يقول لا يجوز، يعني تغتسل واحد للجنابة وواحد للجمعة. ولكن باعتبار بارك الله فيك، ما هو سبب الغسل هنا؟ هنا سببه التطهر، وهنا سببه أيضا الجمعة، فاجتمع في يوم واحد فلا بأس بغسل واحد للمسألتين، كما أنه لا بأس بطواف واحد للإفاضة وللوداع في آخر الحج. نعم. لا خلاص، لو كان عنده وضوء كما يحب، لو أراد يتوضأ، ولكن لا يجب عليه. اغتسل فقط واغتسل على السنة، ولا اغتسل غسل ثاني؟ نعم، يصلي الجمعة ويكفي، لأنه خلص النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا الحديث بارك الله فيكم عند البيهقي، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وصلى ركعتي الفجر والغدات وما توضأ، يعني اغتسل وما توضأ وصلى صلاة. نفس الشيء نفس الشيء. الجمعة وقت الجمعة لا يلزمك إلا بالوضوء الشرعي، وطالما أنه توضأ الوضوء الشرعي فيكفي فيكفي. ومن زاد عليه الدليل الظاهر الصريح الواضح أنه يقول إذا ما توضأ بعد الغسل للجمعة فإنه ما تصح صلاته. وهذا من يقول؟ بارك الله فيكم. دي بغودة اشتلت زواي فخاغن زواي يستنس wenn Rüssel von Jumu'ah und Rüssel von Janaba an einem Tag sind. Genügt einmal Rüssel oder sollte man zwei machen? Die Gelehrten haben unterschiedliche Aussagen getroffen. Manche sagen, das geht nicht. Der soll für Jumu'ah Rüssel allein machen und für Janaba allein machen. Andere sagen, das geht. Man hat hier zwei Nia in einer Tat gemacht. Das ist das Gleiche, wenn man barakallahu fikum Tawaf al-Ifada und Tawaf al-Wada macht. Das wird in Hajj auch, dass man Abschied Tawaf macht und Rückkehr Tawaf macht zusammen in einem Tawaf. Oder was wir heute gesagt haben bezüglich Tashrik al-Niyya, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Hände gewaschen hat und er hat sie auf dem Boden gerieben und er hat von dem Wasser wieder genommen, damit er sein Geschlechtsorgan wäscht. Und er hat hier sozusagen zwei Nia. Einmal Isalat al-Najasa und einmal die Nia für die Waschung an sich selbst. Deshalb ist es kein Problem. Wallahu ta'ala ala wa ala. Bruder sagt, wenn man Ghusl al-Jumu'ah gemacht hat, muss man danach unbedingt Wudu nehmen vor Jumu'ah? Muss man nicht, wenn man Ghusl nach der Sunna gemacht hat. Das wird, da hat man Wudu erstmal gemacht und dann Ghusl. Was wir erklärt haben. Dann braucht er nicht. Der macht Rüssel und der geht beten. Was ist der Beweis dafür, Barakallahu Fikum? Wir haben gesagt, das Hadith, Barakallahu Fikum, was bei Abi Dawud, bei Abu Dawud, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Rüssel gemacht und er hat zwei Raka'a die Sunna vor Frühgebet gewaschen und dann die zwei Raka'a Frühgebet gebetet. Und er hat kein Wasser, das wird, der hat kein Wudu dazwischen genommen. Und das gilt auch für Freitag, das gilt für alles. Aber wenn er zum Beispiel zusätzlich vor Jumu'ah Wudu macht, es ist kein Problem. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na'am Uthman. يلا ارفع مين كان موجود يروح ضعيف weil eine Person ist dabei, weil eine Person dabei ist, der ist mit Druck. Nein, Abu Dawud hat nicht gesagt sahih. Ibn Khuzaym, was Ibn Khuzaym als sahih sagt, das ist nicht maßgebend. طيب ناخ ان شاء الله اذا في احد عنده اسئله بعد صلاه العشاء ان شاء الله يبقى ويسال بن من فراغن هات اوخ من تنيت ان شاء الله nach dem عشاء gebet machen wir ein bisschen weiter wegen eurer fragen ان شاء الله. Ihr könnt eure fragen. Ist Najib da? Ich habe ihn vorhin gesehen. Wenn Najib nicht da ist, dann Hamza. Vielleicht ein Bruder nimmt die fragen. Barakallahu fikum. Hamza oder Najib.

mutlak bir bilgi lazım. Ya das man in junub oda frau. Sie kann durchmachen gehen oder reinkommen und rausgehen. Das ist klar. Das ist klar. Die Frau, das ist durch, ist kein Problem. Yeah. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ. Das ist im Koran. Okay? Yeah. Aber, das andere, wenn auch dieses Hadith stark wäre, dann gibt es andere Beweise, die klar sind, dass zum Beispiel, es gab eine Frau, die immer in der Moschee war. Und die hat dort gelebt. Die hat dort gelebt, in der Moschee. Hat diese Frau Periode oder nicht? Okay. Das ist eins. Jetzt wurde Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Aisha gesagt, mach alles, was ein Pilger macht. Außer, dass du Tawaf machst. Wo war Aisha? Die war in der Moschee. Ja? Okay. Alhamdulillah. Aber dieses Hadith, la uhillu al-masjid al-janib li-ha'idun al-junub, ist da'if bei den Leuten, die Hadith-Gelehrten sind. Und wenn ich dir jetzt tausendmal erkläre, kennst du die Regeln? Ja, dann... Und was er sagt, okay, was er sagt, ist nicht Koran. Er sagt, sie kann durchgehen, aber nicht sitzen. Wallah, ich weiß, das ist die Aussage von diesen Gelehrten. Aber das Hadith ist schwach. Und er sagt ja, und gibt es Hadith, der Sahaba hat Wudu gemacht, ja, sie waren in Junub und sie haben Wudu gemacht und gesessen in Moschee mit anderen Sahaba, ja, und geredet. Aber ihr sagt, diese Hadith ist nicht schwach. Wenn dieses Hadith auch stark wäre, es gibt andere Beweise, die beweisen, dass die Frauen während ihrer Periode in der Moschee waren. Und dass Leute, die Junub waren, dort waren. Okay? Okay. Barak. Was ist Mayyit? Von Ibn Umar. Ach, das ist klar, das Hadith ist schwach. Er sagt, waren Sahaba, sie haben nach dieser Sache gedruckt. Muslime waren keine, wir haben gemacht. Und andere Leute hat gemacht und war kein Problem zwischen Sahaba. Und Ibn Hajar sagt, das Brot ist Mustahab. Ja, okay, Mustahab. Ghusl ist immer Mustahab. Und was ist die Aussage? Und was ist Hadith von Ibn Abbas? Man muss alle Hadithe haben, nicht nur ein Teil nehmen. Taib. Warum er macht das? Frag ihn. Okay, lass mich jetzt die Fragen beantworten. Okay. Die sind so viel. Viel Gebarak. طيب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wenn eine Frau das Wasser beim Rüssel über ihren Kopf gießt, nimmt sie drei Hände voll dafür, ist das die Menge Wasser, die sie jeweils mit einer Hand nimmt oder mit beiden Händen zusammen? Sie kann nur mit einer Hand. Es gibt eine Überlieferung mit beiden Händen. Das wird entweder mit einer Hand oder mit beiden Händen, ist kein Problem, inshallah. Ist kein Problem. Mit einer Hand genug und mit beiden Händen auch genug. Wenn eine Frau nach dem Geschlechtsverkehr Rüssel gemacht hat und danach noch Sperma austritt, muss sie Rüssel oder Wudu wiederholen? Sie muss Rüssel nicht wiederholen. Sie muss Rüssel nicht wiederholen. Aber weil etwas aus ihrer Barakallahu fikum Scheide, weil sie etwas ausgeschieden hat, dann sollte sie natürlich Wudu nehmen. Wudu nur. Aber kein Barakallahu fikum Rüssel nochmal. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Was ist denn, wenn eine Frau Rüssel am Freitag verrichtet, weil sie in der Moschee gehen möchte? Braucht sie denn auch ihre Haare nicht zu öffnen? Ja, sie braucht ihre Haare nicht zu öffnen. Sie braucht ihre Haare nicht zu öffnen. Eine Frau braucht ihren Zopf nicht aufzumachen, wenn sie Rüssel nach Janaba macht. Aber es ist erlaubt, dass sie die Haare zum Rüssel zusammenbindet. Wenn sie während des Geschlechtsverkehrs offen waren, ja, sie kann das machen. Es ist kein Problem. Kann man beten mit Kleidern, die mit Händen in Berührung gekommen sind? Mit Hunden? Kann man beten mit Kleidern, die mit Hunden in Berührung gekommen sind? Das hängt davon ab, welche Art von Berührung. War diese Berührung mit Speichel von Hund oder war diese Berührung, barakallahu fikum, mit Haare des Hundes? Wenn man sagt, mit Speichel des Hundes, dann sollte man, barakallahu fikum, die Haare, die Klamotten waschen. Ja? Aber wenn Speichel, dann muss man die Klamotten waschen. Die Haare nicht waschen. Aber die Klamotten, die Speichel, dann sollte man, barakallahu fikum, diese Klamotten waschen. Wenn man Wudu gemacht hat und dann Socken anzieht, kann man den beim nächsten Gebet einfach über die Socken streichen mit nassen Händen, ohne die Füße richtig zu waschen. Wenn man Wudu gemacht hat und dann Socken anzieht, kann man dann beim nächsten Gebet einfach über die Socken streichen mit nassen Händen, ohne die Füße richtig zu waschen. Natürlich, natürlich. Das ist al-Masah al-Khuffain. Al-Masah al-Khuffain ist es. Darf eine Frau, wenn sie ihre Periode hat, auch den Gebetsraum betreten? Ja, sie darf das machen. Es gibt unterschiedliche Aussagen, aber sie darf, inshallah. Sie darf. Ich frage wegen Bilder. Ich finde in keinem Hadith, dass es nur Bilder verboten sind, die Figuren enthalten. Es werden immer nur von Bildern geredet. Skulpturen und Hunde werden immer nur kommen die Engel Segen auf ihnen auch nicht in die Wohnung. Wenn man Bilder von Blumen an der Wand hat, weil Blumen geben auch eine Figur. Du kannst Blumen an die Wand tun und du kannst auch andere Bilder tun, zum Beispiel Bäume oder sowas, ist kein Problem. Aber barakallahu fikum, nur die Bilder, die sozusagen mit Lebewesen zu tun haben, mit Seelen zu tun haben, da, wenn sie dabei sind, dann kommen die Engel nicht rein. Dann kommen die Engel, barakallahu fikum, nicht rein. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Barakallahu fikum, wir haben Ansturm von Fragen. Ich weiß nicht, was los ist mit euch heute. Deshalb aufpassen, Jazakumullah khairan. Ich meine, das ist sehr viel. Erstmal machen wir diese zu Ende, dann sehen wir nachher, ob wir Fragen beantworten können. Erstmal sehen wir, dann barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bei Hadith von Aisha, sie sagte, ich waschte mich mit dem Propheten Muhammad s.a.w. aus einem Behälter. Und unsere Hände berührten sich. Im Hadith steht, Tachtalifu, soll man das als berühren oder abwechseln? Jazakallah khairan, übersetzen. Du kannst abwechseln, berühren oder berühren, abwechseln, ist kein Problem. Abwechseln hier, das bedeutet, unsere Hände haben sich berührt. Weil barakallahu fikum, Ibn Hibban, rahimahullah ta'ala, der hat gesagt, وَتَلْتَقِي أَيْدِينَا, und unsere Hände haben sich berührt. تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ بَرَكَلَّهُ فِيكُمْ, das bedeutet, als wir unsere Hände getan haben, dann haben wir sozusagen die Hände gegeneinander. Die haben sich so. Ja? جَزَاكُمُ اللَّهُ بَرَكَلَّهُ فِيكُمْ. Beim Gebet spricht man ja As-Salah, Segenwünsche für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet Ibrahim a.s. und ihren Familien. Nur bei dem letzten Rak'a nach dem At-Tashahud. Aber nach Sheikh al-Albani sollte man bei der zweiten Rak'a nach At-Tashahud auch As-Salah sprechen. Was ist richtig? Was Sheikh al-Albani gesagt hat, ist richtig. Was Sheikh al-Albani gesagt hat, ist richtig in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala ala wa alam. Das heißt, wenn du sagst, At-Tahiyyatu lillah, As-Salawatu, At-Tayyibatu, As-Salamu ala al-Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, As-Salamu alayna wa ala ibadillahi as-Salihin, Ashadu an la ilaha wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, manche die stehen sofort. Die sagen, Allahu Akbar, und die stehen. Aber richtig ist, dass man weitermacht. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim, innaka hamidun majid. Dann Allahu Akbar und aufstehen. Das ist die richtige. Warum? Weil barakallahu fikum, das alles gehört zum Tashahud. Das wird Tashahud und Salah. Und der Prophet hat das gemacht nach dem zweiten, im ersten Tashahud und im zweiten Tashahud. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala ala wa'alam. طيب. Es gibt andere Gelehrten, die sagen, ja, das genug. Nur die haben eine, barakallahu fikum, Überlieferung von Abdullah bin Umar. Von Abdullah bin Umar. Aber diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach von Abdullah bin Umar. Dass man nach dem ersten Tashahud, barakallahu fikum, sozusagen, aufsteht. Nachdem man sagt, das wird die Hälfte, ohne Salah, ohne Segenswünsche dem Propheten Muhammad SAW zu machen. طيب. Nächste Frage, inshallah. Es gab eine Frage zum Thema. Ghusl nach Geschlechtsverkehr und Ghusl nach der Periode. Ist das dasselbe? Barakallahu fikum. Ja und nein. Ja und nein. Das wird alles ist dasselbe, außer in einem Punkt haben die Gelehrten unterschiedliche Aussagen. Und zwar, manche Gelehrten sagen, wenn die Frau nach Periode Ghusl macht, dann soll sie ihre Haare aufbinden. Wenn sie zusammengebunden sind, die soll sie das aufbinden. Und die soll die Haare richtig waschen. Ja? Bei den anderen, die andere Aussage sagt, die sind gleich. Bei Ghusl, bei Janaba. Das wird bei Janaba, nach Geschlechtsverkehr zum Beispiel, oder normaler Ghusl, braucht sie die Haare nicht aufzubinden. Sie kann nur 3 Handmengen Wasser auf den Kopf bringen. Bei Hayd, das wird bei Periode, manche Gelehrten sagen, sie sollte auch die Haare aufbinden und so, barakallahu fikum, sich waschen. Wallahu ta'ala ala wa ala. طيب. Assalamu alaikum. Was sagst du über Islamlehrer wie Bruder Reidegild? Er leitete Kurse im Islamologiezentrum von Amir Zeidan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, Abdurrahman Reidegild. Ich kenne ihn nicht viel. Aber was ich gehört habe, ich habe gehört, dass er sozusagen asch'aritische Aqidah hat. Das heißt, asch'ari Aqidah hat. Und wenn die Sache so ist, dann sollte man aufpassen, barakallahu fikum, weil Asha'ira, die sind nicht, barakallahu fikum, die haben nicht die Aqida von Ahlus Sunnah. Al-Asha'ira, die sind nicht, barakallahu fikum, die haben die Aqida von Ahlus Sunnah nicht, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Deshalb sollte man aufpassen in diesem Sinne. Al-Asha'ira, was sind Al-Asha'ira? Al-Asha'ira, barakallahu fikum, die sind die Leute, die sozusagen die alte Aqida von einem großen Gelehrten, der hieß Abul Hasan al-Ash'ari. Der war im dritten und vierten Jahrhundert war er. Die haben gesagt, Abul Hasan al-Ash'ari, barakallahu fikum, der hat erstmal eine Phase, wo er sozusagen Mu'tazila Aqida gehabt hat. Und das war sehr schlimm. Dann hat er Tauba gezeigt und er wollte so eine Art Überwechslung von Aqida zwischen Aqida von Ahl Sunnah und Jama'ah und Aqida al Mu'tazila machen. Und er kam mit dieser Aqida, was er sozusagen gemacht hat. Und da nennt man diese Aqida Al-Aqida Al-Ash'ariya von diesem Abul Hasan Al-Ash'ari. Dann am Ende seines Lebens, der hat Tauba gezeigt und er hat gesagt, meine Aqida ist wie Aqida von Ahmed ibn Hanbal. Und er hat 2 Bücher geschrieben. Al-Ibana fi Usul al-Diyana. الإبانة في أصول الديانة واختلاف المصلين مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 2 Bücher sind das. Und er hat drinne gesagt, dass er Reue gezeigt hat und dass seine Aqida wie die Aqida von Imam Ahmed ibn Hanbal ist. Und er hat diese Al-Aqida al-Ash'ariya verlassen. Heutzutage haben wir Leute, die sozusagen behaupten, dass sie Abul Hasan al-Ash'ari folgen in seiner Aqida. Und das Schlimmste ist, sie behaupten, dass Abu Hanifa الشافعي أحمد نحنبل والإمام مالك دي فير غيرت كليرتن رشول غيرت كليرتن دي زاغن دي زلوتي أخرى من دي عقيدة فون أبو الحسن الأشعري أبو الحسن الأشعري ناخ إينن هندت ياغي جكومن إست باست أوف ليبا بغيدة شوستان zum Beispiel könnt ihr jetzt die عقيدة von meinem Enkel Sohn haben. Könnt ihr die Aqida von meinem Enkelsohn haben? Könnt ihr? Ich habe keinen Enkelsohn jetzt. Nein, ha? Okay. Ja, wie sollten dann Abu Hanifa und Malik die Aqida von Abu al-Hasan al-Ash'ari nehmen, obwohl Abu al-Hasan al-Ash'ari nach ihnen 100 Jahre gekommen ist? oder mehr als 100 Jahre. Wie? Dieser sollte man aufpassen in diesem Zusammenhang. Und dieser Ahbash, Licht des Islam, oder diese Ahl-Sunna-Unterricht Germany, die behaupten sowas. Diese Unwissenden. Das ist gelogen. Deshalb sollte man aufpassen, Barakallahu fikum. Diese Leute, die nehmen die Aqidah von Abul Hasan al-Ash'ari vor seiner Tauba. Vor seiner Tauba. Angenommen, ich sage jetzt Falsches. Und nach 2 Monaten, ich sage euch, liebe Brüder, liebe Schwestern, ich habe einen Fehler gemacht. Ich nehme mein Wort zurück. Und ich sage so. Dann kommen manche sagen, nein, wir nehmen, was er gesagt hat vor 2 Monaten. Man sagt euch, Subhanallah, Abul Hussein hat gesagt, ich habe Taube gezeigt, ich habe Reue gezeigt. Ich sage das nicht mehr. Sagen nein, trotzdem, wir nehmen das. La hawla wa la quwwata illa billah. Deshalb, wenn er für Amir Zaidan ist, Amir Zaidan hat Al-Aqidah Al-Ash'ariyah, der sagt das klipp und klar. Ich meine, wir reden jetzt nicht, wir wollen keinen schlecht machen oder wir reden nicht hinter der Rücken von den anderen, sondern die Sache ist, Barakallahu fikum, eine bekannte Sache. Und wenn dieser Reide Geld auch das sagt, dass er zur Aqidah Al-Ash'ariyah ruft und sowas, dann sollte man aufpassen, Barakallahu fikum, weil das nicht die richtige Aqidah von Ahl-Sunnah Al-Jama'ah ist. Wallahu ta'ala ala wa ala. Eine 14-jährige Schwester ist zum Islam konvertiert und trägt Alhamdulillah Hijab. Jedoch bekommt sie deswegen große Probleme mit ihren Eltern. Sie trägt es heimlich und das klappt bis jetzt gut. Jedoch muss sie bald Bilder für ihren Schülerausweis machen und dann würden sie ihre Eltern sehen. Was soll sie tun? Wenn nur, Barakallahu fikum, etwas dieser Frage. Ich hoffe mal, Barakallahu fikum, dass man mich anruft deswegen oder Abu Jamal anruft. So einfache Antwort kann man nicht geben. Am besten ist, dass diese Schwester uns anruft und dann könnten wir, Barakallahu fikum, sie befragen. Abu Jamal oder ich kann sie uns anrufen und dann könnte man, Barakallahu fikum, ihr einen guten Ratschlag geben. Aber so einfach, bei solchen Themen, die persönlich sind, sollte man aufpassen. Kann man laut beten? Ich meine Fajr, Maghrib und Isha, obwohl man alleine betet, natürlich, da soll man beten laut. Die ersten 2 Raka'a von Maghrib und von Isha und die 2 Raka'a von Frühgebet sollte man, Barakallahu fikum, laut rezitieren und nicht leise, wenn man auch allein betet. Wenn man auch allein betet. Gibt es eine Möglichkeit für eine Frau in Hajj zu gehen, wenn sie überhaupt keinen Mahram hat? Nein. Eine Frau darf allein nicht reisen und allein darf sie kein Hajj machen, ohne Mahram. Das bedeutet, sie braucht entweder Vater, Bruder, ein Kind, was erwachsen ist, was zurechnungsfähig ist, oder, Barakallahu fikum, einen Mann, der mit ihr Hajj-Reise macht. Wallahu ta'ala ala. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Barakallahu fikum, gesagt hat, die Frau, die an Allah und seinen letzten Tag glaubt, reist alleine ohne Mahram nicht. Oder reist nicht ohne Mahram allein. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auch Barakallahu fikum, war einmal auf der Reise. Dann kam ein Mann zu ihm, der hat ihm gesagt, oh Prophet, ich bin zu dir gekommen und ich will mit dir auf diese Reise, oh Prophet, und ich habe meine Frau nach Hajj reisen lassen. Der Prophet sagte, dann geh zu deiner Frau und mach mit ihr Hajj. Und das ist, Barakallahu fikum, was Al-Bukhari gesagt hat, auch dass die Frau allein nicht reisen darf. Wallahu ta'ala ala wa alam. Die Dua, die man nach dem Sprechen des Tashahud macht, kann man diese Dua auf Deutsch sagen und muss man spezielle Dua machen oder kann man sich diese Dua beliebig aussuchen? Normalerweise, Barakallahu fikum, allgemein sollte man im Gebet alles auf Arabisch sagen. Sollte man alles auf Arabisch sagen. Aber Bittgebete, allgemeine Bittgebete, allgemeine Bittgebete, wenn man die nicht kann, dann könnte man das auch auf Deutsch sagen oder in seiner Sprache, bis man das auf Arabisch gelernt hat. Bis man es auf Arabisch gelernt hat. Aber diese spezielle Bittgebete, wie zum Beispiel nach dem Tashahud, Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam, min azab al-qabr, min fitnat al-mahya wal-mamat, wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal, sollte man auf Arabisch sagen, nicht auf Deutsch. Aber wenn man sagt, ja, ich habe das nicht gelernt und ich muss das doch im Gebet sagen, dann sagst du das erstmal auf Deutsch, bis du das auf Arabisch gelernt hast. Lerne jeden Tag Satz, dann in einer Woche hast du mit Gebet gelernt. Und so jeden, wenn du jedes Bittgebet in einer Woche lernst, dann in 2-3 Monaten hast du das Gebet vollständig super gelernt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir, von euch annehmen. Stimmt es, dass man seinen Hijab, dass eine Frau ihren Hijab nicht außerhalb von ihrer Zuhause abnehmen darf, weil sie dadurch das Schutzschild zwischen sich und Allah bricht? Gibt es dazu einen Beweis? Natürlich, barakallahu fikum, Abnehmen von Hijab hier bedeutet was anderes. Das bedeutet, dass diese Frau ihren Schmuck und ihre Schönheit bei einem anderen Haus zeigt und nicht, barakallahu fikum, dass dies bedeutet, dass sie überhaupt ihren Hijab abnimmt. Das bedeutet, wenn du bei deiner Schwester bist zum Besuch, wenn du bei deiner Schwester zum Besuch bist, deiner eigenen Schwester, das bedeutet wirklich Blutschwester, und die ist Muslim, du bist Muslima, darfst du deinen Hijab abnehmen? Das ist nicht, die ist verheiratet und du bist verheiratet. Darfst du deinen Hijab abnehmen? Wenn man sagt nein, dann sagen wir, Subhanallah, das ist nicht damit gemeint, was der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat. أيما امرأة خلعت حجابها أو وضعت حجابها في غير بيت زوجها فقد زنت. Das bedeutet, barakallahu fikum, die Frau, die das macht in einem Haus von einem anderen, das bedeutet, weil sie vielleicht Schlechtes begehen will. Weil sie Schlechtes begehen will. Und nicht, dass diese Bedeutung zu verstehen ist, nur einfaches Abnehmen des Hijabes. Und hier meine Frage nochmal, sage nochmal die Frage, ja, ist die Frau, wenn sie zum Beispiel zu ihrer eigenen Schwester geht und sie nimmt ihren Hijab ab vor ihrer Schwester, ist das dann eine Sünde? Wer sagt sowas? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Auf jeden Fall, das Hadith ist, wie ich schon gesagt habe, das hat eine Bedeutung, dass sie das macht um Schlechtes. Okay, kein Problem. Wie kann man die Brüder überzeugen, dass Glücksspiel, Poker, Wetten, Spielautomaten haram ist? Wir haben viele Brüder, die davon abhängig sind, indem du ihnen sagst, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, innamal ansabu wal azlamu, innamal khamru wal meysir wal ansabu wal azlamu, rijsun min amali shaytani fashtaribu. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wahrlich, das bedeutet, al khamru wal meysir, berauschendes, al meysir, Glücksspiele, al ansab, weil Islam, das sind die man wie glückmäßig gemacht hat, damit man Götzen fragt, was man macht. Ritsum min amal al-Shaytan, das ist unreines, was der Shaytan macht. Und dann, barakallahu fikum, diese Leute, man soll diesen Leuten auch erklären, vertraut ihr auf Allah oder auf, habt ihr Vertrauen, Tawakkul, auf Allah oder auf Glück? Wenn sie sagen auf Allah, dann sagst du ihm, dann mach kein Poker und Wetten und Spielautomaten, weil du so nicht auf Allah vertraust, sondern auf dein Glück. Und das geht nicht in diesem Zusammenhang und das ist mit Sicherheit haram. Gilt die Scheidung Aussage, du bist frei auch? Oder muss der Mann sagen, du bist geschieden? Wenn er sagt, du bist frei und er meint, du bist geschieden, dann ist es Scheidung. Oder wenn ein Mann sagt, geh raus, ich will dich nicht mehr. Geh raus. Dann sagst du ihm, was meinst du mit geh raus? Meinst du Scheidung? Wenn er sagt, ja, dann ist es Scheidung. Wenn er sagt, du bist frei. Was bedeutet, du bist frei? Das ist Scheidung eigentlich. Aber das hängt von seiner Nähe ab. Da sollte man ihn fragen, was meinst du damit? Entschuldigung, liebe Brüder, liebe Schwestern, ich bekomme jetzt eine Frage. Ich meine, das macht mich wirklich traurig. Habe ich gesagt, darf die Schwester ihren Hijab nicht ausziehen? Habe ich das gesagt? Was habe ich erzählt? Ich habe erzählt, dass dieses Hadith was hier erwähnt wird, dass die Frau ihren Hijab nicht ausziehen darf, außer bei ihrem Mann, das heißt was anderes als die Leute, was die Leute verstehen. Ich habe niemals das gesagt. Subhanallah. Aber die Frage war, für die Leute, ja, das ist unser Problem. Jemand kommt rein oder jemand chattet mit den anderen und dann hört er zwei Wörter und sie sagt, aufpassen, barakallahu fikum. Die Sache war so klar gestellt, wie gestern mit Fragen oder vorgestern auch. Ich sage etwas und das wird total anders verstanden. Subhanallah. Ich habe gesagt, diese Aussage vom Propheten heißt, wenn die Frau um Schlechtes das zu machen, barakallahu fikum. Ich habe gesagt, wenn man sagt, sie darf ihr Hijab nicht ausziehen, nicht abnehmen, außer bei ihrem Mann, dann barakallahu fikum. Wenn man sagt, eine Frau ist in der Wohnung bei ihrer Schwester, die verheiratet ist. Das bedeutet, die Wohnung ist nicht von Schwester, sondern die lebt mit ihrem Mann. Und der Ehemann von der Schwester ist kein Mahram für die Frau. Darf sie ihr Hijab dort bei ihrer Schwester ausziehen? Da sagt man natürlich, die ist ihre Schwester. Dann, sie hat ihren Hijab in einem Haus ausgezogen, was einem anderen Mann gehört. Deshalb die Bedeutung von Hadith ist anders, barakallahu fikum, als was die Leute verstanden haben. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Wenn man islamisch geschieden ist und man nochmal islamisch heiraten, Nikah möchte, man aber standamtlich noch nicht geschieden ist, muss man warten, bis auch diese rechtskräftig ist oder reich ist, dann man islamisch geschieden ist. Das reicht, wenn das islamisch geschieden ist. Das wird, wenn der Mann die Frau islamisch sich von der Frau islamisch geschieden hat und die Frau die kann das belegen, die kann das beweisen, dann kann sie inshallah islamisch heiraten bis die Scheidung. Aber die muss aufpassen. Wenn der Mann Probleme macht, dann sollte sie aufpassen. Dann sollte sie sehr aufpassen auch in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum. طيب. Das waren, barakallahu fikum, die Fragen, die ich bekommen habe erstmal. Ja. Es gibt ein Hadith von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagt, wenn die Frau ihren Hijab abnimmt in einem Haus, nicht von ihrem Mann, dann hat sie eine Sünde begangen. Okay? Okay. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist mit ihr nicht unzufrieden. Was bedeutet dieses Hadith? Was bedeutet dieses Hadith? Wie versteht man dieses Hadith? Wie versteht man dieses Hadith? Ich weiß nicht, ich habe davon gehört, ich habe davon nicht gehört, ich habe nicht gewusst, was die Ulama sagen. So antwortet man. Genau, das ist schön. Und jetzt die Frage war, jemand hat diese Frage gestellt. Die meisten denken, das heißt allgemein, egal zu welchem Haus die Frau geht, was nicht bei ihrem Mann ist oder bei ihrem Mahram ist, dann kann sie nicht ihren Hijab. Deshalb zum Beispiel, eine Frau geht besuchen die Schwestern und die sind 3-4 Schwestern zusammen und die bleibt die ganze Zeit mit Hijab. Und wenn man sagt, Niqab ist Pflicht, was ich nicht sage, ich sage, Niqab ist beliebt, das wird Gesichtsbedeckung, das heißt, sie sollte die ganze Zeit so bleiben. Weil wenn sie ihren Hijab wegmacht, dann heißt das, laut dieser Aussage, dass sie Sünde begangen hat. Aber der Prophet hat das nicht so gemeint. Der Prophet hat gemeint, Wenn die Frau ihren Hijab wegmacht, das bedeutet sich auszieht in einem anderen Haus, um Sünde zu begehen, um Schlechtes zu machen. Nicht einfach. Und als nur Erklärung war die Frage, eine Frau geht zu ihrer Schwester. Ihre Schwester ist verheiratet. Das bedeutet, das Haus gehört wem? Allgemein? Dem Mann. Ist der andere Mann, der Mann von ihrer Schwester Mahram? Nein. Darf sie ihr Hijab vor ihrer Schwester wegmachen? Aber was ist mit der Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam? Verstehst du? Das wird, der Prophet hat gemeint, dass dies ist für eine Frau, die ihr Hijab abnimmt, die Schlechtes macht. Das wird mit schlechter Nähe. Vielleicht Sinna will sie begehen oder ein Mann sieht sie und so weiter. Ja? Wie ich verstanden habe, ist es also gültig, die Scheidung, wenn der Mann sagt, du bist frei. Aber wie kann ich denn die Nia rausfinden? Indem du ihn fragst. Indem du ihn fragst. Du sagst ihm, du hast mir gesagt, du bist frei. Zum Beispiel, du bist eine Frau. Und der Mann sagt, dein Ehemann sagt, du bist frei. Ich kann auch zum Beispiel, jetzt meine Frau stellt mir die Frage, soll ich jetzt kochen? Oder willst du jetzt essen oder später? Ich sage, du bist frei. Ist das Scheidung? Ist das Scheidung? Du bist frei, das bedeutet, du bist frei. Du hast freie Entscheidung. Du willst jetzt machen oder später? Aber du hast Streit mit ihr und sowas. Du sagst, du bist frei. Ja? Dann fragen wir, was meinst du? Deshalb, barakallahu fikum, sage ich euch immer. Man sollte die Hadithe verstehen, man sollte die arabische Sprache wissen, man sollte, barakallahu fikum, das lernen, wenn man über den Islam spricht und sagt, weil viele Leute falsch verstehen, wie zum Beispiel, du nimmst ein Hadith, manche nehmen ein Hadith und die denken, das ist der ganze Islam. Nein! Es gibt eine Regel im Islam, lern diese Regel im Islam. Alle Beweise anwenden, wenn möglich. Alle Beweise anwenden, wenn möglich. Das wird, alle Beweise sollst du haben. Und nicht ein Hadith und dann verlässt du 100 Eier. Und nicht ein Eier und verlässt du 100 Eier und 100 Hadithe. Nein, du nimmst alle Hadithe und alle Eier zusammen und dann sieht man, was die Gelehrten gesagt haben, was die Ulama dazu gesagt haben, und dann kann man, barakallahu fikum, eine Aussage treffen oder eine Meinung haben. Aber dass jemand kommt nur, der liest im Buch so zum Beispiel, ja, es gibt dieses Hadith, ja, dann sage ich, die Fatwa ist so, möge Allah uns bewahren. Das machen zwei Leute. Das machen zwei Leute. Takagotchis und Tamagotchis. Bid'a Gotchis und Takfir Gotchis. Diese Leute machen das. Das bedeutet Leute, die gerne einer haben. Die Muslimin vom Islam ausschließen und andere, die Muslimin von der Sunna ausschließen. So, der nimmt nur ein kleines Wort und dann wie diese Wallahi, ich weiß nicht, wie ich sie nennen kann. Der hat auch eine Seite gemacht. Er sagt, wenn du deine Kinder in die Schule schickst, dann bist du Kafir. Und die Ulama haben gesagt, bei Allah, der lügt. Welche Ulama haben das gesagt? Welche Ulama, du Lügner? Welche Ulama haben das gesagt? Ja, welche? Und er sagt auch, wenn du XP benutzt und du sagst, ich stimme zu, dann bist du auch Kafir. Welche Ulama haben gesagt, diese Lügner, die lügen nur. Wie die andere, der sagt, Mekka und Medina sind Kuffarländer. Wer hat das gesagt? Ich habe das nur von einem Lügner gehört. Ich habe das nur von einem Lügner gehört. Oder von zwei Lügnern. die keine Ahnung von der Religion haben und die schließen die Leute vom Islam aus. Nicht nur die Leute, Ibn Baz und Ibn Uthaymin und Al-Albani, die großen Gelehrten der islamischen Nation in dieser Zeit. Die großen Gelehrten der islamischen Zeit, dieser Zeit, werden von Kakerlaken, und ich sage das, die sollen das aufnehmen, von Kakerlaken in Wissen, ja, die werden ausgeschlossen, möge Allah uns bewahren. Deshalb sollte man aufpassen, Barakallahu fikum, von wem man das Wissen nimmt und wen man, Barakallahu fikum, hört. Möge Allah uns bewahren. Einer, der nicht unterscheiden kann zwischen Ila und Ala, der kann nicht unterscheiden zwischen Propositionen, Ila und Ala, und der kommt und der sagt, die großen Gelehrten sind keine Muslim. Einer, der kann nicht unterscheiden zwischen Takfir und Kufur mit Tagut, der redet. Einer, der die Regeln nicht kennt, wal'iyadu billah. Möge Allah uns bewahren. Deshalb aufpassen in diesem Zusammenhang. Wenn man ein Hadith hat oder ein Ayah hat, da sollte man richtig verstehen. Und deshalb sollte man in solchen Themen, überhaupt der Religion, barakallahu fikum, Themen der Religion, aufpassen. Möge Allah uns bewahren. Die Frage nochmal zu dieser Nia. Wie kann ich die Nia wissen? Indem du fragst. Zum Beispiel ein Mann sagt seiner Frau, sie streiten und er sagt ihr, du bist frei. Du bist frei. Ja? Dann fragt sie ihn, was meinst du damit? Meinst du Scheidung? Wenn er sagt ja, dann ist das Scheidung. Wenn er sagt nein, das war natürlich seine Nähe zählt. Wenn er sagt nein und er hat das gemeint, du weißt das nicht als Frau. Aber der muss Allah fürchten. Das hängt von Situation ab. Mein Mann war im Raum, drehte sich um und sagte mir, es reicht, es ist endgültig Schluss. Du bist eine freie Frau. Aber morgen mach was du willst. Ist mir egal. Das war seine Aussage. Morgen mach was du willst. Morgen. Das ist keine Scheidung. Das ist keine Scheidung. Warum? Weil er gesagt hat, morgen. Morgen mach was du willst. Eher sollte man den Mann fragen. In solchen Themen kann man nicht so einfach sagen. Aber wenn man sagt zum Beispiel, ich werde mich von dir scheiden lassen, dann ist das, barakallahu fikum, keine Scheidung. Ich werde das machen, das ist keine Scheidung. Ich würde das machen, das ist keine Scheidung. Also wenn das in sozusagen Konjunktivform ist, Konjunktiv oder Zukunft ist, dann ist das keine Scheidung. Die Scheidung sollte, barakallahu fikum, die Gelehrten sagen, munjaz sein. Munjaz, das bedeutet klar gestellt sein. Tayyib. Das waren die Fragen, die ich alle bekommen habe, denke ich. Abu Jamal ist nicht gekommen. Der wollte doch kommen, Abu Jamal. Der hat gesagt, ich komme, oder? Okay. Wer hat noch Fragen, Barakallahu fik? Der tippt eine 9. Wer eine Frage hat, tippt eine 9. Am besten zu erreichen ist sozusagen zwischen 18 und 19 Uhr. 18 und 19 Uhr ist am besten. Oder 12 und 13 Uhr. 12 und 13 Uhr, 18, 19 Uhr. Okay. طيب بارك الله فيكم. شكت اور فراغن دي دي نويم geschrieben haben an an um Sumeyye. شكت اور فراغن ان ام سميه بارك الله فيكم. شكت اور فراغن ان ام سميه. diejenigen die Fragen haben. Die die neun getippt haben, die sind vielleicht sieben, so ungefähr. Die Frauen, die dort sind, die sind sozusagen halbnackt? Nein, nein, du siehst nicht Leute und Leute, die sehen. Die Westen müssen nur. Ah, die haben so wie Raum, ja, jeder ja, wie Raum? Ja. Das ist gut, das ist kein Problem. Das ist normal. Ja, das ist kein Problem. Weil ich habe einen Bruder, der erzählt, der hat mir diese, genau diese Hadith gesagt. Der hat gesagt, Frau darf nicht, wenn sie es nicht zu Hause will, diese kommen. Ich habe ihm gesagt, okay, aber wenn eine Frau hat zu Hause keine Durst, kann ich gehen mit Geld duschen? Das Hadith ist anders. Aber er hat gesagt, vielleicht ich habe nicht richtig verstanden. Nein, nein, nein, das sagen die Gelehrten. Das sagen das die Gelehrten. Verstehst du? Aber das ist anders, ein Hammam, dieser große Bad, was die Leute haben, weil der Prophet Muhammad SAW verboten hat, dass man die Frauen in Hammam bringt. Das ist anders. Warum? Weil die Frauen die Aura voneinander sehen und sowas. Aber wenn diese Illa nicht mehr da ist, wenn diese wegfällt, das wird man guckt nicht die Aura von den anderen und sowas, was ist dagegen? Ja. Aber ich habe diese Hadith nicht gelöst, ich habe nicht gesagt, ich habe gesagt, aber dann hast du eine Sünde begangen. Warum? Weil du nie gewusst hast und du hast ohne Wissen geantwortet. Du hast eine Frage gestellt, nicht geantwortet. Taib. Eine Schwester arbeitet nur teilweise korrekt gekleidet in dem Handyshop ihres Mannes, der kurze Zeit verreist ist. Meistens hält sich die Schwester im Hinterraum auf, wo auch zwei Brüder arbeiten. Somit sitzen die Schwester und die zwei Brüder täglich längere Zeit in diesem privaten Raum, wo niemand reinsehen kann, zusammen. Ist das nach islamischem Recht erlaubt? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber wenn das für kurze Zeit ist, und die sind gezwungen sozusagen, dann möge Allah subhanahu wa ta'ala ihr verzeihen und ihrem Mann auch. Wallahu ta'ala a'lam. Der Mann sollte natürlich was anderes sich fallen lassen. Okay. Wenn ich heiraten möchte und meine Eltern nicht einverstanden sind, darf ich trotzdem heiraten, weil sie die Frau nicht mögen oder ihre Nationalität? Bist du Mann oder Frau? Die Klammer, weil die Frau, ja? Der sagt, weil die Frau. Weil sie die Frau nicht mögen, das wird der Mann. Der Bruder sagt, meine Eltern wollen nicht, dass ich eine Frau heirate. Kann ich heiraten? Du kannst heiraten. Aber besser ist, dass du natürlich das machst, dass deine Eltern auch mit deiner Heirat zufrieden sind, wenn sie Muslim sind natürlich. Wenn sie Muslim sind. Aber wenn sie keine Muslime sind, dann kannst du heiraten, kein Problem. Aber wenn sie Muslim sind und die sagen dir diese nicht, wenn sie Gründe haben dafür, dann okay, dann heirate nicht. Aber wenn sie keine Gründe haben und du heiratest, das ist deine Entscheidung. Aber immer am besten ist, dass man natürlich Barakallahu fikum gehorsam ist gegenüber den Eltern, wenn man das machen kann. Wallahu alam. Es gibt dafür einen Beweis. Ibn Umar wollte eine Frau heiraten, Umar ibn Khattab sagte ihm nein, du sollst sie verlassen. Dann ging Ibn Umar zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, der hat ihm gesagt, wenn du das Paradies willst, dann mach, was dein Vater sagt. Aber als Umar dann gesehen hat, dass Ibn Umar sie heiraten wollte und so weiter, der hat erlaubt und dann hat Ibn Umar diese Frau geheiratet. Das bedeutet, du sollst Geduld zeigen, aber wenn der Grund ist zum Beispiel, du bist angenommen, ja, du bist Türke und die ist Araberin und weil sie nur Araberin ist, dann nicht, das ist kein Grund. Oder zum Beispiel die Frau betet und praktiziert und die Eltern wollen sowas nicht. Oder weil sie Hijab trägt oder weil sie Niqab trägt oder so. Das ist kein Grund eigentlich. Da muss man mit ihnen aber erzählen, reden, Geduld zeigen. Und da sollte man Barakallahu fikum Allah um Hilfe bitten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dir helfen. Ist Musik in Anashid haram? Mit Beweis bitte. Musik ist haram. Musik ist in unserer Religion haram. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, Allah subhanahu wa ta'ala wird die Erde mit bestimmten, oder wird einen Berg auf Leute fallen lassen, weil diese Leute, barakallahu fikum, weil diese Leute sozusagen Berauschendes nehmen. Die sind Männer und die tragen Seide, Klamotten und die machen Sinne und viertens, barakallahu fikum, die benutzen Instrumente. Die benutzen Instrumente, barakallahu fikum. Und von hier, Instrumente, das ist Musik, allgemein. Und es gibt Konsens bei den Gelehrten diesbezüglich, dass Musik haram ist. Dass Musik haram ist. Jetzt diese Anashid, was man die Anashid nennt, barakallahu fikum. Diese Anashid, was man Anashid nennt, sagt man islamische Lieder. Es gibt, barakallahu fikum, sowas nicht, islamische Lieder. Wenn man diese Anashid macht, weil man Allah anbetet, wie manche Sufis das machen, dann ist das mit Sicherheit eine Bid'ah, eine Neuerung. Warum eine Neuerung? Weil Leute behaupten, dass sie somit Allah anbeten. Und das ist, wir haben keine Anbetungsmethode, das heißt singen oder Anashid machen. Wenn man diese Anashid mit Musik macht, dann Musik ist haram. Wenn man Anashid in einer Art von Singen macht, was die Sänger machen und so weiter, dann ist es auch haram, weil Singen, wie wir wissen, barakallahu fikum, das steht im Koran. Ich meine, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Das ist barakallahu fikum, Ibn Mas'ud, Radwanallah alayhi, sagte, bezüglich Surat Ayat Luqman, Ayat von Surat Luqman, barakallahu fikum, es gibt Leute, die sozusagen das Unnötige, kaufen, damit sie sozusagen, barakallahu fikum, die Leute vom Weg Allah subhanahu wa ta'ala sperren. Und Ibn Mas'ud sagte, das ist Musik, das ist Al-Ghina. Das ist Al-Ghina. Das wird, das ist das Singen. Aber es gibt Arten von sozusagen von Gedicht, was man reimt. Gedicht reimen. Ohne diese Art wie Singer und Musik zu machen, dann ist das kein Problem, inshallah. Aber da darf man keine schlechten Wörter benutzen und man darf nicht übertreiben dabei. Dazu, barakallahu fikum, dazu dass man zum Beispiel reimt für die Kinder. Etwas Schönes reimt für die Kinder, ist kein Problem. Dass Mädchen zum Fest und zum Beispiel Heirat, kleine Mädchen zum Beispiel oder Frauen, dass sie etwas reimen zusammen, ist es kein Problem. Das sind erlaubte Dinge in unserer Religion. Ja? Das ist Barakallahu fikum, erlaubt. Aber diese Art, was die Sufis machen, dass sie Barakallahu fikum singen, mit Daf, ohne Daf, mit Musik, ohne Musik, und die meinen damit, dass sie Allah anbeten, das ist mit Sicherheit haram. Weil hier, die machen eine Bid'ah. Die meinen, wenn wir singen, dann beten wir Allah an. Und das ist Katastrophe. Ist Singen Anbetung? Reimen von Gedicht. Reimen von Gedichten für Kinder. Etwas zu singen, zu Fest oder zu Hochzeit. Das sind keine Ibadah, das sind keine Anbetungen. Das sind erlaubte Handlungen in diesen Momenten. Ach, da kann man nicht sagen, das sind Ibadah. Da kann man nicht sagen, das ist eine Anbetung. Weil das natürlich Katastrophe ist. Möge Allah uns bewahren. Und es gibt andere Beweise, es gibt sehr viele Beweise, aber jetzt, Barakallahu fikum, ich habe nur eins gesagt. Ist das Bart tragen Fahrt für Männer? Ja. Ist das Bart tragen Fahrt für Männer? Ja. Das ist Pflicht für Männer, Bart zu tragen. Wenn die Bärte, Barakallahu fikum, wachsen. Also wenn ein Mann einen Bart hat und dieser Bart wächst, dann ist das Pflicht. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Beweis dafür, Barakallahu fikum, ist erstmal das Hadith von unserem Propheten Muhammad sallallahu, dass er den Männern gesagt hat, Tatliqul liha wa hufu shawarib. Das wird, lasst eure Bärte wachsen. Und es steht auch im Koran, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيْرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. Das wird der Teufel, der Iblis, der sagt, ich werde den Menschen befehlen, dass sie die Schöpfung Allah ändern. Die Gelehrten sagen, Schöpfung Allah ändern ist Rasieren des Bartes. Bart, Barakallahu fikum, muss man wachsen lassen, mindestens ein Faustlänge. Ein Faustlänge. Wenn das wächst, wenn das nicht wächst, dann lässt man. Wallahu ta'ala ala. Und übrigens, es gibt Konsens von den Gelehrten diesbezüglich. Wenn man sagt, nein, Bart ist nur Sunna, ja, Sunna bei den Gelehrten hier bedeutet, das heißt von der Religion. Das heißt, Bart, was normalerweise zu den normalen Menschen oder Männern gehört. Das ist bei Männern normal, dass sie Bärte haben. Dies ist allgemein nicht von der Religion, weil das zu einem Menschen gehört, zu einem Mann gehört, dass er Bart hat. Das gehört nicht zur Religion. Aber weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, lasst eure Bärte wachsen, deshalb sagen die Gelehrten Sunna, das bedeutet, dies gehört zur Religion. Das ist nicht mehr etwas, was mit Gewohnheiten oder Sitten zu tun hat, sondern das gehört zur Religion. Aber was ist das Urteil von dieser Sunna? Was ist das Urteil? Das ist Pflicht. Wallahu ta'ala ala wa ala. Stimmt es, dass Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu sich manchmal wie ein Heuchler gefeult hat? Warum fehlte er sich? Was ist, wenn jemand sich so feult? Feult? Was ist feult? Ist es ein gutes oder schlechtes Zeichen? Gefühlt hat. Umar radiallahu alayhi hat Angst davor gehabt, dass er heuchlerische Eigenschaften hat, was wir heute nicht haben. Die meisten von uns heute haben keine Angst heute. Die denken, die sind Supermuslime. Die meisten von uns denken, die sind Supermuslime. Und die machen alles richtig im Islam. Und die haben richtige Nähe für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber die Sahaba waren anders. Die Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren anders. Die haben Angst gehabt, dass sie sich einbilden, dass sie gut sind und dass sie nicht gut sind. Das ist eine Barakallahu fikum, das ist eine sozusagen eine Ehrung für Umar radwanullah alayhi, dass er so etwas sagt. weil er sozusagen manchmal das Gefühl gehabt hat, dass sein Iman schwächer geworden ist. Und er hat gedacht, der wäre das eine heuchlerische Eigenschaft. Aber Radwallah alayhi, der ist einer der besten Gläubigen zur Zeit von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und der ist im Paradies. Radwallah alayhi, Umar Radwallah alayhi. So aufpassen, Barakallahu fikum, in diesem Zusammenhang. Die Sahaba haben sozusagen Angst gehabt. Die Sahaba haben Angst gehabt. Die Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben Angst gehabt, dass sie heuchlerische Eigenschaften hätten. Und wir haben dafür ein Hadith, klares Hadith, als Barakallahu fikum, Hanzala zu Abu Bakr gegangen ist. Der hat gesagt, Nafaqa Hanzala. Er hat gesagt, Hanzala hat geheuchelt. Er hat ihm gesagt, warum? Der hat gesagt, ja, wir sind bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er erzählt uns von Paradies und Hölle und wir denken, die sind vor unseren Augen. Wenn wir aber dann zurückkehren zu unseren Familien, zu unseren Kindern, zu unseren Arbeiten, dann vergessen wir alles. Abu Bakr hat gesagt, ich habe das auch. Dann sind sie zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen. Da haben sie gesagt, ist das von Nifaq? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, nein. Das ist Zeit und Zeit. Das wird eine Zeit, fühlst du dich stark im Glauben und eine Zeit, fühlst du dich schwach im Glauben. Das ist ein Zeichen des Imans. Das ist ein Zeichen des Glaubens und nicht schlechtes Zeichen, Barakallahu fikum, dass man dieses Gefühl hat oder sich fragt, dass man Angst hat. Darf man Asr-Gebet kurz vor dem Maghrib-Gebet verrichten? Normalerweise, Barakallahu fikum, man betet Asr-Gebet in der Zeit. Am Anfang der Zeit ist besser. Am Anfang der Zeit von Asr ist besser. Aber wenn man zum Beispiel einen Grund gehabt hat, um das Gebet sozusagen zu verschieben, man konnte zum Beispiel, man war auf Reise, man konnte nicht, es gab Regen, man war sehr beschäftigt, man war auf der Straße, da hat man keinen Platz gefunden, ja, da kann man das. Hauptsächlich, dass du eine Rak'a vor dem Maghrib erreicht hast. Vor Sonnenuntergang solltest du mindestens eine Rak'a erreichen. Dann hast du Asr-Gebet verrichtet. Natürlich, dein Lohn ist weniger als, oder nicht dein, sondern der Lohn ist weniger als das Gebet am Anfang der Zeit. Allahu Ta'ala ala. Unsere Moschee hat eine Barbie-Puppe zu verkaufen. Und sie steht in dem Verkaufsladen in der Moschee. Frage: Kommen die Engel in die Moschee auch, wenn die Barbie-Puppe steht? Barbie verkauft eure Moschee? Da sollt ihr auch Hillary holen. Ich meine, warum Barbie? Barbie in der Moschee? Ja, salam. Auf jeden Fall, ich meine, wenn das für Kinder ist, wenn das für Kinder ist, für kleine Mädchen ist, und dieser Laden, der Laden darf nicht, Barakallahu fikum, im Gebetsraum sein. Ja, auf der islamisch. ja, weiß ich. Aber auf jeden Fall, die Sache mit Barbie, ja? Da sollte man eine Puppe sagen. Eine Puppe, die so gekleidet ist. Passt auf, in einer Moschee. Was ist die Moschee? Die Moschee ist normalerweise Gebetsraum. In diesem Gebetsraum, liebe Brüder und Schwestern, in dem Gebetsraum darf man weder kaufen noch verkaufen. Im Gebetsraum darf man weder kaufen noch verkaufen. Aber außerhalb des Gebetsraums, wenn Laden ist und das wird dort gekauft und verkauft, das ist anders. Aufpassen hier. Das heißt zum Beispiel, eure Moschee besteht aus 5 Etagen. Wo gebetet wird, das ist die Moschee. Das wird Gebetsraum. Aber alles andere, das nennt man Moschee, aber das ist nicht das Gebetsraum. Gebetsraum, dort darf man nicht kaufen, nicht verkaufen. Und dort sollten keine Bilder sein, kein Schmuck sein, nicht Barakallahu fikum, solche Sachen. Sondern das muss einfach sein. Einfach. Das wird die Teppiche, inshallah, und dass man betet. Aber in den anderen Räumen zum Beispiel, wenn es Kauf und Verkauf ist, ist kein Problem. Und wenn man vier Kinder, vier Mädchen sozusagen Barakallahu fikum Spiele verkauft, ist kein Problem. Aber hauptsächlich nicht mit Haram Sachen. Wallahu a'lam. Gibt es da einen Unterschied zwischen Hören und Zuhören und Musik? Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Zuhören und Hören. Angenommen, du bist auf der Straße, und du gehst vorbei an einem Musikladen und da gibt es starke Musik und du wirst das Hören. Aber Zuhören heißt, dass du, wenn du das hörst, dann versuchst du weiter. Zum Beispiel, der sagt etwas, ja? Der sagt etwas, der Sänger. Hallo, it is me, you're looking for. Ja, da guckst du, ah? Was sagt er? Noch? La hawla la quwwata illa billah al-ali al-azim. Der sagt, hallo. Möge Allah uns bewahren. Das heißt, du sollst es nicht weiter zuhören. Und das ist Barakallahu fikum bezüglich des Hadithes, als der Prophet Muhammad s.a.w. vorbeikam und es gab sozusagen eine Stimme von Flute, dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. seine Finger in den Ohren getan. Und deshalb sagen die Gelehrten, es gibt Unterschied zwischen Sama' al-Ghina und Istima' al-Ghina. Al-Sama' wal-Istima' hören und zuhören. Es gibt Unterschied. Also es kann sein, dass du auf der Straße bist und auf einmal, oder hier zum Beispiel im Internet, du machst eine Seite auf und dann kommt Musik. Du willst nicht hören. Aber es gibt manche, die zuhören. Zuhören ist natürlich, barakallahu fikum, verboten. Oder hören, das einfache Hören, ohne Absicht, ohne das zu wollen, das ist kein Problem. Drei. Was ist der Hauptbeweis dafür, dass diese Schwester nicht mit den zwei Brüdern im Raum sitzen sollte? Al-Ikhtilat. Die Mischung und die Fitna. Wenn wir im Gebet getrennt sind, dann in anderen Dingen. Und zwar im Koran steht, was alles schlecht ist, ist Haram. Sind Zigaretten rauchen Haram? Was ist, wenn ich viel Salz, extrem viel Salz mache, ins Essen tue? Was ist denn? Das schadet doch auch einem. Ja, Haram ist Haram. Haram ist Haram. Und Zigaretten sind Haram. Aber manche Leute wollen damit sie zum Beispiel Zigaretten nicht als Haram bezeichnen. Manche wollen die Zigaretten, was sie nicht als Haram bezeichnen wollen, mit dieser Behauptung sagen, wenn Tomaten mich zum Beispiel schaden, dann darf ich keine Tomaten mehr essen, dann ist das Haram. Dann sagen wir, bei dir, wenn du weißt, dass die Tomaten dich kaputt machen, dann sollst du Allah fürchten und das nicht essen. Weil wenn du das isst und dann bekommst du etwas Schlechtes, dann sagst du nicht, ich war nicht verantwortlich. Ja? Aber Zigaretten sind Haram. Nicht nur, weil sie schaden, nicht nur, weil sie schädlich sind, sondern weil sie auch Verschwendung sind, weil sie auch Krankheitssymptom sind und andere Dinge, barakallahu fikum, die mit Zigaretten zu tun haben. Ja? Deshalb aufpassen, barakallahu fikum. Da sagt man ja, wenn ihr sagt, Zigaretten sind Haram und so und Salz viel essen im Essen, das schadet auch. Dann beide sind gleich. Ja, das beide sind gleich, aber Salz schadet nicht allen Leuten, aber Zigaretten allen. Das ist der Unterschied zwischen Salz oder Tomaten und Kartoffeln, was halal sind, ohne Zweifel, mit Zigaretten, was Haram ist. Für mich ohne Zweifel. Ja, der Unterschied ist groß. Ist dieser Hadith ein Widerspruch? Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es ist besser, dass der Bauch des einen von euch mit Eiter gefüllt wird, als mit Gedichtversen. Sahih Bukhari. Nein, es gibt keinen Widerspruch mit diesem Hadith. Der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ja, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam barakallahu fikum hat gesagt, doch, es ist besser, dass der Bauch des einen von euch mit Eiter gefüllt wird, als mit Gedichtversen. Aber das ist kein Widerspruch mit dem, was ich gesagt habe, dass man zum Beispiel Gedicht reimen kann. Warum? Weil, barakallahu fikum, dieses Gedicht, was hier gemeint wird, das ist das Schlechte. Was Gedicht, was dich von erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala oder was dich verhindert, dass du Allah subhanahu wa ta'ala erwähnst, das ist nicht in Ordnung. Aber der Prophet Muhammad s.a.w. hat doch gesagt, O Hassan, Hassan ibn Thabit, kennt ihr Hassan ibn Thabit? Hassan ibn Thabit, barakallahu fikum. Hassan ibn Thabit, der war der Dichter vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der war der Dichter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der sagt, Uhjuhum ya Hassan, fa inna ruh al-Qudsi ma'ak. Das bedeutet, barakallahu fikum, antworte sie mit Gedicht. Antworte sie mit Gedicht. Erwidere, was sie sagen mit Gedicht. Nämlich, Jibril alaihi salam ist mit dir. Deshalb, barakallahu fikum, hier, es gibt zwei Arten, ja? Nochmal, es gibt zwei Arten, liebe Brüder und Schwestern. Gedicht, was nicht gut ist. Gedicht, was nicht gut ist. Und Gedicht, was gute Themen anspricht. Das ist in Ordnung, gute Themen ansprechen. Und zweitens, Gedicht, was davon abhält, dass man Koran liest, dass man Koran lernt. Und Gedicht, dass man viel lernt und Koran vergisst und nicht lernt. Das ist nicht in Ordnung. Aber was Gedicht, was zum Beispiel uns hilft, dass wir unsere Religion gut praktizieren und so weiter, das ist kein Problem. Ich hoffe, liebe Brüder und Schwestern, wenn ich Fragen beantworte, dass man richtig zuhört. Dass man richtig zuhört. Und ich bitte, wenn man eine Frage gestellt hat, dass man hier im Raum bleibt, damit man da auch die Antwort hört. Und das ist nicht gut, dass ich zum Beispiel eine Antwort gebe und da hört man nur zwei Wörter von Ende und da kommt man und da baut man drauf und da kommt man, sagt ja, er hat das gesagt, aber ich hab dort zwei Minuten schon erklärt. Da darf man nicht barakallahu fikum ein Wort nehmen und da lässt man den ganzen Kontext, was man gesagt hat. Aber immer, wir werden das hier haben. Darf ich meinen Bruder, der nicht den Islam praktiziert, aber Muslim ist, beziehungsweise als Muslim geboren ist, als Mahram zu einem Treffen mit einem Mann nehmen, weil ich den gerne sehen möchte, wie er aussieht und wie er redet, weil wir inshallah eventuell den Weg der Ehe eingehen möchten. Ich habe sonst keinen Mahram, außer mein Bruder. Sag Allah, natürlich, dein Bruder ist dein Mahram. Wenn er auch den Islam nicht praktiziert, dann ist er dein Mahram. Und du kannst ihn mitnehmen. Ja? Ein Bruder fragt und sagt, ich will eine Frau heiraten. Wie soll sie sein? Also, wie sollte ihr Charakter sein? Barakallahu fikum, die Frau, die du heiraten willst, erstmal, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, tunkahul mar'a li arba. Das heißt, eine Frau wird geheiratet mit oder durch oder für oder Grund vier sozusagen Eigenschaften. Limaliha, ihr Vermögen. Jamaliha, ihr Schönheit. Nasabiha, das wird ihr Familienstamm oder Abstammung. Wa diniha, und ihre Religion. Fafwar bidat al-din, das wird gewinne die Frau, die Religion hat. Oder die mit der Religion ist. Das ist barakallahu fikum eine Sache. Und zweitens, jazakumullah khairan, zweitens, Der Prophet Muhammad s.a.w. wurde gefragt nach den Frauen des Paradieses. Er hat gesagt, Al-Walud, die Frau, die Kinder gebärt. Al-Wadud, die Frau, die lieb ist. Al-A'udu ila zawjiha, au ala zawjiha, die Frau, die zu ihrem Mann immer zurückkehrt. Und wenn er mit ihr nicht zufrieden ist, die geht zu ihm und die nimmt seine Hände und die sagt ihm, ich werde nicht schlafen, bis du mit mir zufrieden bist. Bis du mit mir zufrieden bist. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wenn die Frau ihr Gebet verrichtet und ihren Fastenmonat fastet, und wenn sie ihrem Mann gehorcht und wenn sie natürlich ihre Würde, ihre Keuschheit schützt, dann kommt sie ins Paradies. Dazu, barakallahu fikum, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, die beste Frau ist, wenn du sie anschaust, dann bist du froh. Und wenn du ihr was sagst, dann macht sie das, natürlich außer, dass das haram ist. Und wenn du nicht zu Hause bist, dann schützt sie dein Vermögen und deine Ehre, deine Würde. Sie sollte Religion praktizieren, sie sollte Allah fürchten, sie sollte gutes Benehmen haben, sie sollte gehorchen und sie sollte dich schützen und sie sollte, wenn du sie anschaust, natürlich, dann bist du froh, wenn du ihr was sagst, dann macht sie. Das ist die beste Frau, wenn du bekommen hast, kannst. Wenn du bekommen könntest, dann ist das die beste. Die beste ist eine schöne, reiche, von einer guten Abstammung, religiöse, mit Benehmen, so eine Frau. Wenn du so eine findest, dann hast du das Schönste in deinem Leben erreicht. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. Das Beste im Leben ist die gute Frau. Die gute Frau. Und auch, barakallahu fikum, der Prophet sagte, Sa'adatul Mu'mini fi Arba. Das wird Freude eines Moslems. Freude eines Moslems ist in vier Themen. Gute Frau, gute rechtschaffene Frau, großes Haus, gutes Transportmittel und gute Nachbarn. Wenn du das hast, dann super, Leben hast du. Und umgekehrt, wenn du schlechte Frau hast, wenn du schlechte Wohnung hast, wenn du schlechtes Transportmittel hast und wenn du schlechte Nachbarn hast, dann bist du nicht froh in diesem Leben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch bewahren. Ich wollte doch den Dalil für diese Situation mit der Schwester und nicht hören, dass Ikhtilat haram im Islam ist. MashaAllah. Ich meine, Jazakallah khairan. Das ist meine Antwort. Das ist Ikhtilat und Ikhtilat ist haram. Jazakallah khairan. Wenn du das nicht verstanden hast, dann tut es mir leid. Ich habe großen Fehler gemacht, indem ich dir das gesagt habe. Frag einen anderen. Vielleicht kann er dir besser erklären. Ja? Jazakallah khairan. Ja, okay. Ich habe erzählt, dass ich meine, was soll ich machen? Allah weiß. Auf jeden Fall. Ich wollte Dalil haben. Das ist kein Dalil, was ich ihm gesagt habe. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. طيب. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch Dalil ist Text. Ja, richtig. Dalil ist Text. Richtig. طيب. Darfst du Urin trinken? Abu Ismail, darfst du Urin trinken? Darf man Urin trinken? Ich sage dir nur, mit Dalil, sag mir Dalil mit Text. Sag mir Delil mit Text, dass man kein Urin. Damit ich dir etwas beibringe. Das ist nur etwas beibringen. Wenn du denkst, lass mal jetzt Kamel und nicht. Wenn du nicht genug gelernt hast, dann zeig das nächste Mal Adab. Weißt du, was Adab ist? Dann zeig das nächste Mal Adab und Akhlaq. Wenn du im Unterricht sitzt und wenn du mir eine Frage gestellt hast und ich sage dir zum Beispiel, das ist die Antwort. Normalerweise gehört dazu, dass du khalas. Wenn du das auch nicht so gut verstanden hast, dann gehst du, fragst du einen anderen oder du fragst mich um eine sozusagen Erklärung und nicht diese Art benutzen. Das gilt für alle. Wenn ein Lehrer Unterricht macht oder wenn ein Scheich Unterricht macht oder wenn jemand Unterricht macht und du hast bestimmte Fragen, du hast deine Frage gestellt und er hat dir eine Antwort gegeben, wenn du damit unzufrieden bist, dann soll man Adab zeigen. Al-Imam Ahmed sagte, da haben 15 Jahre erstmal Erziehung gelernt, Adab gelernt, Regeln gelernt, wie man nach Wissen sucht, und dann haben wir mit dem Wissen angefangen. Und bei Allah, heute habe ich mit einem großen Sheikh gesprochen. Ich habe gesagt, was ist los? Du hast zum Beispiel jemanden und so weiter, ja? Wenn du jemanden hast, du bringst ihn und du bringst ihm bei und nach ein paar Tagen fängt diese Person sagen, ja, was sagt er da? Und nach ein paar Tagen ist er Alim geworden und er fängt an, dich zu widersprechen, ohne dass er Wissen hat. Ja, Latif, Möge Allah uns bewahren. Liebe Brüder und liebe Schwestern, man darf keine Scheuklappen in unserer Religion haben. Wisst ihr, was bedeutet Scheuklappen? Es gibt bestimmte Themen in der Religion, die sind sozusagen wie tagklar, wie Tageslicht. Und wenn man ein Wort dazu sagt, dann sollte man Barakallahu fikum Scheuklappen, sage ich euch. Zum Beispiel eine Person, du sagst ihm, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, du bringst ihm zum Beispiel eine Sache. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das gesagt. Diese Person, der nimmt sich so wie ein Pferd, ja? Der hat diese Scheuklappen. Der sieht nur nach vorne. Und der sieht nicht mehr rechts, links. Nur, das ist die Sache bei mir. Sagst ihm, nein, aber es gibt andere Beweise. Es gibt andere Dinge, barakallahu fikum. Ja? Deshalb sollte man auch das verstehen. Barakallahu fikum. Und wenn man etwas nicht kennt, dann sollte man, barakallahu fikum, bescheiden sein. Und einer, der nach Wissen sucht und einer, der Fragen stellt, der sollte auch das haben. Nicht, dass man, barakallahu fikum, sich breit macht oder denkt man, ich weiß alles. Und wenn man nicht weiß, dann sollte man sich selber beschuldigen und nicht den Lehrer. Ich wiederhole. Wenn man etwas nicht weiß oder wenn man etwas nicht verstanden hat, dann sollte man sich selber beschuldigen. Ich habe nicht verstanden. Nicht, dass man dem Lehrer sagt, ja, du konntest mir das nicht erklären. Du hast mir keine Antwort gegeben. Du hast mir keinen Beweis gegeben. Das ist nicht gut. Das ist keine Methode, nach Wissen zu suchen. Wir haben doch, geht mal auf Islam, auf Audio-Islam. Es gibt dort Adab, Talab al-Ilm. Die Regeln, wie man nach Wissen sucht, habt ihr das gehört? Wer hat das gehört? Wer hat diese Unterrichte gehört, Barakallahu fikum, auf audioislam.de? Die Regel, wie man nach Wissen sucht. Wer hat das gelernt? Ich gucke, unter welcher Kategorie waren das? Ja, das ist die Sache. Ich meine, wenn man die lernt, und da kann man sehen, was ist das, Barakallahu fikum? Wo hat er das? Hat er nicht drauf? Doch, ich bin mir sicher, der hat das. Nein, Achi Abu Jamal, nicht Ulama. Mehr als Ulama. Mehr als Ulama. Leider. Und übrigens, ich habe drüber gesprochen, ein paar Mal, ja. Ich habe ein paar Mal drüber gesprochen. طيب, alle Kollegen, خير, inshallah. Ja, unter Minhaj al-Muslim, nee, es gab noch andere Unterrichte. Ich weiß nicht, ob sie da drauf sind. Doch, die sind drauf und wir wollten das auch. Aber wo hat er denn? Also Vorträge können wir nicht. Die sind nicht drauf. Ja, unter Minhaj al-Muslim sind das. Auf jeden Fall, خير inshallah. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Das Problem ist, Achi Abu Jamal, das Problem ist, und die Brüder und Schwestern, das Problem ist nicht, dass manche auch sich als Gelehrten begeben. Aber manche, du gibst ihm Beweis, du sagst ihm, was der Beweis ist, aber der versteht das nicht und der denkt, du hast ihm keinen Beweis gegeben. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Du hast ihm Beweis gegeben, aber weil er nicht versteht, dass das Beweis ist, dann sagt er, das ist kein Beweis für mich. Möge Allah uns bewahren. طيب, جزاكم الله خيرا, barakallahu fikum. Und der Miet ist gekommen, wie immer, 12, mashallah, Allah barak. Dann sollte er mit euch weitermachen, wenn er will. Von meiner Seite, inshallah, morgen treffen wir uns im Koranunterricht, bi'idhni ta'ala. Morgen treffen wir uns, bi'idhni ta'ala, zum Koranunterricht ab 20 Uhr, inshallah 30. Ab 20.30 Uhr, inshallah. Wir sind mit dem Gebet 20.35 Uhr zu Ende. So ungefähr 20.35 Uhr, bismillah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ala nabina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم بها. Before I show you the comment, barakallahu feekum, no aina nasiha wala. No aina nasiha, barakallahu feekum. Man zolte, barakallahu feekum, die regeln eines Schülers lernen, wenn man lernen will. Und ich sage euch etwas. Wenn man nach diesen Regeln nicht geht, egal was du machst, du wirst nicht richtig lernen. Wenn man diese Regel nicht hat, dass man bescheiden ist, dass man barakallahu fikum Allah fürchtet, dass man weiß, dass der Lehrer sozusagen barakallahu fikum eine große Aufgabe hat und dass der Lehrer großen Respekt verdient. Und da muss man Respekt haben und Respekt zeigen und da muss man bescheiden sein. Da muss man Allah fürchten und wenn man etwas nicht weiß, dann sollte man schweigen. Und da sollte man versuchen zu lernen, bevor man versucht zu diskutieren. Und wenn man diese Regeln allgemein, die wir auch in manchen Unterrichten, es waren sehr viele Unterrichte, die ich über Barakallahu Fikum Talab al-Ilm besprochen habe. Das wird wie man die Regeln von demjenigen, der nach Wissen sucht. Ich habe auch vor ein paar Wochen zwei Unterrichte gemacht von Minhaj al-Qasidin, wie ein Schüler sein sollte. Und wie der Lehrer sein sollte. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Lernt diese Regeln, inshallah, und versucht danach zu leben. Sonst derjenige, der das nicht macht, dann macht ihr großen Fehler in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillahi rabbil alameen. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.